alle, truff, verpeilt und verschalert, alle verballert, truff, von Banani, Pille, Palle, alle, pralle, truff, von Banani, verpeilt und verschalert, alle verballert, truff, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach, nächste Party kommt bestimmt, 3 Tage wach, after hour, volle hour, 3 Tage wach, 3 Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach, volle Kanne, Einwurf, 3 Tage wach, paniert und ding dong ding dong, 3 Tage wach, bunte Pillen, Fete, 3 Tage wach, Puls wie ne Rakete, 3 Tage wach, Punkt, komm mal klar, 3 Tage wach, du warst gestern auch schon da, 3 Tage wach, Spieglein an der Wand, wer ist 3 Tage wach, du und deine Oma sind 3 Tage wach, Nase voll, Pimmel schrumpft, 3 Tage wach, Essen doof, schlafen doof, 3 Tage wach, Banane in der Birne, 3 Tage wach, voller Buden, Dirne, 3 Tage wach. 3 Tage wach, 3 Tage wach. 3 Tage wach. 3 Tage wach, 3 Tage wach. 3 Tage wach. Bis zum Unterkiefer, 3 Tage wach. In der Hose um ihr Ziefer, 3 Tage wach. Flasche leer, Feuerwehr, 3 Tage wach. Laufen geht jetzt auch nicht mehr, 3 Tage wach. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt, 3 Tage wach. After Hour, volle Hour, 3 Tage wach. 3 Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Notfallapotheke, 3 Tage wach. Rotz auf der Tapete, 3 Tage wach. Verplant, paniert, 3 Tage wach. Völlig ungeniert, 3 Tage wach. 3 Tage wach, 3 Tage wach. 3 Tage wach. 3 Tage wach, 3 Tage wach. 3 Tage wach. Pille, Palle, alle, alle. Truff. Verpeilt und verschadet, alle verballert. Truff. Verpeilt und verschadet, alle verballert.